Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 920 an Schiller. Hier der Kaufmann von Venedig mit Bitte um gefällige Übernahme der Revision und der Proben. Über die Austeilung denken Sie beim Durchlesen nochmals nach und wir sprechen darüber. Vielleicht mögen Sie morgen Abend um 6 Uhr zu mir kommen. Es wird allerlei dramatisch-musikalische Proben geben. Hierbei ein Exemplar Taschenbuch Weimar am 29. Oktober 1803 G.